ich komm nicht hoch. Noch einmal umdrehen. Die Gedanken sind grau, der Magen ist flau, die Spucke schmeckt bitter, im Arsch ist Gewitter. Ich fühl mich so leer, die Brust ist austeer. Los, jetzt aufstehen, nicht mehr umdrehen, Zähne putzen, Seife benutzen, Kohlen holen, Schuhe besohlen, Ofen heizen, nicht muttern, reizen, das ist kaum zu schaffen. Ich fühl mich so schwach, das gibt Krach, das gibt Krach. Noch einmal umdrehen. Die Gedanken sind grau, der Magen ist flau, die Spucke schmeckt bitter, im Arsch ist Gewitter. Zur Werkstatt müssen Mathilde küssen, den Meister schnallen, mit'n Hammer knallen, beim Feilen beeilen, Lichtstrahl auf Geilen, Leistung bringen, in der Band mitsingen, lalala, das ist kaum zu schaffen, ich fühl mich so schwach, das gibt Krach, das gibt Krach. Hoch! Nicht nochmal arbeiten! Aber die Gedanken sind grau, der Magen ist flau, die Spucke schmeckt bitter und der Arsch ist Gewitter. Ich fühl mich so leer, die Brust ist austeer. Laufen, nicht mehr saufen, in die Haie gehen, nicht fernsehen, Bücher lesen, dabei gewesen, nicht mehr rauchen, seine Zeit gebrauchen. Es ist nicht zu schaffen, ich fühl mich so schwach, das gibt Krach.